Ihr lieben Fernsehzuschauer, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein, nach kurzer Osterpause. Ich hoffe, ihr freut euch auch, dass wir wieder da sind. Und wir haben hier schon angefangen, im Radio bei 1Live, seit 1 Uhr, heute offene Talk-Radio-Telefon-Talkshow. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, offen heißt ja, dass ihr euch hier melden könnt mit jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Dann wählt ganz einfach hier unsere Nummer 0180-5678-111 oder faxt uns ganz einfach unter 0180-5678-110. In der Leitung am Telefon ist jetzt Falk. Und Falk ist 25 Jahre und hat gerade schon ein bisschen angefangen zu erzählen. Und er hat gesagt, er wollte auf eine Gefahr hinweisen. Ihm wäre beinahe vor kurzem etwas ganz Schlimmes passiert. Genau. Ne, Falk, soweit hast du gerade schon erzählt. Ja. Und es geht um das Thema Selbstbefriedigung. Richtig, genau. Mhm. Also ich habe da so quasi so eine Neigung, die hat sich mit der Zeit irgendwie so entwickelt. Und zwar die, dass ich mich im Grunde genommen, also ab und zu mal selber fessele im Grunde genommen. Mhm. Und also dabei habe ich allerdings überhaupt gar keine irgendwie, also nicht im geringsten sadistische Impulse oder sowas, sondern... Also du fesselst dich selbst? Ja, genau. Also wie kann ich mir das vorstellen? Du bist alleine zu Hause? Ja. Wo fesselst du dich? Also mit dem Fesseln, das ist übrigens also so eine von vielen oder von einige von, also eine Neigung von einigen. Mhm. Erzähl erst mal von dieser. Ja, genau. Und zwar, also vielleicht kann ich auch den Vorfall schildern, also der jetzt vor einigen Tagen da so gewesen ist. Und zwar, es war so, ich stand bei mir im Bad in der Duschkabine. Mhm. Und ja, also ich bin auch so etwas fetischistisch veranlagt. Mhm. Ich hatte dann so eine Strumpfhose an quasi und dann so Stöffelschuhe halt noch. Und dann war es so, dann habe ich mich erstmal unten an den Füßen gefesselt. Mhm. In der Duschkabine? Ja, richtig, genau, in der Duschkabine. Mit Stöffelschuhen und Strumpfhose? Mhm, genau. Ist ja skurril, ne? Ja, eigentlich schon, ja. Aber es ist sehr ernst, die ganze Angelegenheit. Hör ich schon an deiner Stimmlage. Okay, du hast dich dann an den Füßen gefesselt. Mhm, genau. Mhm. Also an den Füßen gefesselt und dann als nächstes habe ich, also, ja, also ich weiß, es ist mir jetzt selber eigentlich ein bisschen unangenehm, weil es klingt irgendwie pervers oder so, aber also dann habe ich quasi so ein Seil um meinen Hals gebunden und also das festgeknotet und dann das Seil nach oben, also richtig fest nach oben gespannt über so über die Stange von dem Duschvorhang und also die Stange von dem Duschvorhang, die ist wirklich sehr, sehr stabil. Also ich habe da sogar auch schon Klimmzüge dran gemacht und also habe dann das Seil richtig oben nochmal an der Stange von dem Duschvorhang festgeknotet, also so, dass ich so richtig, ja, also so nach außen hin sah das Ganze, denke ich mal, schon recht pervers aus oder so. Also quasi wirklich wie bei einer richtigen Hinrichtung oder so. Mhm. Und was ist dann passiert? Jetzt war es so, also ich stand dann also richtig aufrecht, also so, und mein ganzer Körper ist so richtig, stand unter, so ein bisschen schon unter Zug oder, also das Seil hat mich ja schon so richtig nach oben gezogen. Und da wäre es beinahe passiert, dass du dich erhängt hättest. Richtig, genau. Und zwar war es nämlich dann auch noch so, ich hatte dann meine Hände auch noch auf dem Rücken gefesselt. Wie fesselt man sich denn selbst die Hände auf dem Rücken? Also an sich ist das relativ einfach, über so einen kleinen, einfachen Trick, also... Nee, sag ihn uns nicht. Nicht, dass irgendwelche Leute auf dumme Gedanken kommen. Also man kann das machen, ne? Man kann das machen, genau. Okay. Und also jedenfalls war ich dann wirklich vollkommen von oben bis unten gefesselt, kann man sagen. Also Beine gefesselt, Stöckelschuhe an, genau. Strumpfhose an, ansonsten nackt, Hände gefesselt und ein Strick um den Hals. Das Ganze in der Dusche. Genau. Könnte man sich wirklich richtig auf dem Rücken gefesselt. Mhm. Also ich war im Grunde genommen wirklich fast bewegungsunfähig oder. Warum eigentlich in der Dusche das Ganze? Ach so, ja, weil sich das so anbietet wegen der Stange von dem Duschvorhang. Ach so. Weil ich sonst gar keine andere Möglichkeit habe, da irgendwie das so anzubringen. Man muss darüber eigentlich schmunzeln, ne, wenn du das so erzählst. Aha. Aber wenn du sagst, dass du da beinahe ums Leben gekommen bist, wie ist denn der Unfall dann oder der Fastunfall passiert? Also es ist so, ich habe also so ähnliche Bondage-Situationen, wenn man es mal so nennen will, also schon öfter mal ausprobiert und also schon jahrelang eigentlich und es ist bisher noch nie irgendwas dabei passiert. Und sagen wir, was da passiert ist. Ja. Genau, es war so, ich spürte auf einmal, dass es kam so ein Schwächezustand auf einmal, der wurde stärker und dann bin ich plötzlich in Panik geraten, dann hatte ich auf einmal so Schweißausbrüche und dann habe ich versucht, innerlich ganz ruhig zu bleiben. Also ich habe mir gesagt, ganz, ganz ruhig bleiben, ich atme jetzt ganz ruhig und tief und plötzlich hatte ich aber, also nahm der Schwächezustand immer mehr zu und ich versuchte dann verzweifelt, die Hände hinten auf dem Rücken quasi wieder los. Und der Strick war um den Hals rum. Ja. Richtig, genau. Der Strick, der war um den Hals rum. Horror. Und also so richtig fest. Wir verkürzen das jetzt mal. Wie hast du dich denn dann wieder befreit daraus? Gar nicht im Grunde genommen. Das war ja gerade das Dilemma. Ich habe ein unwahrscheinliches Glück gehabt. Und zwar, also ich hätte genauso gut auch anders aussehen können. Ich hätte genauso gut auch jetzt tot sein können. Was war denn das Glück? Also es war so, ich hatte, also dieser Schwächezustand wurde immer stärker und stärker und ich hatte kaum noch Kraft, also diese Fesseln irgendwie loszulösen. Und auf einmal der Panikzustand, also oder so eine Todesangst, die wurde auf einmal so groß, dass ich habe das Bewusstsein verloren. Ich habe, also ich wurde richtig bewusstlos. Ja. Jetzt spann mich nicht auf die Folter. Wie bist du? Ich wurde bewusstlos und bin, also habe richtig das Bewusstsein verloren. Und dann ein paar Sekunden später, obwohl ich weiß gar nicht genau, ob es jetzt ein paar Sekunden gewesen ist oder nicht, das kann ich ja selber gar nicht beurteilen, bin ich dann wieder aufgewacht und zwar lag ich unten am Boden. Wie das? Und im ersten Moment wusste ich gar nicht, wie mir geschah. Was war das große Glück? Deswegen, wie kam das, dass du dich da befreit hast und dass du auf dem Boden lagst? Ach so, nee, ich habe mich gar nicht befreit. Also das große Glück war, dass das Seil, was um den Hals gebunden war, dass das gerissen ist. Das hätte normal überhaupt nicht. Lieber Fall, das sind aber krasse Methoden, ne? Ja. Die du da für deine Selbstbefriedigungsorgien anwendest. Ja, das stimmt. Aber und der Anlass hier anzurufen war, du hast gerade am Anfang gesagt, du wirst auf die Gefahr hinweisen. Ja, es gibt sicher sehr Leute, die auch sowas ich bin sicher, dass es ganz viele Leute gibt, die so abgedrehte auch Onanie-Praktiken haben. Und ich habe mal mit einem Polizisten mich unterhalten, der mir von autoerotischen, klingt schöner als es ist, von autoerotischen Unfällen erzählt hat, die tödlich geendet haben. Ja. Das ist so eine Kategorie, was du da gerade erzählt hast. Genau, richtig, genau. Und genau deswegen rufe ich auch an, um... Also kein Seil um den Hals binden, bitte. Ja, richtig, genau. Gerade auf diese Gefahr nochmal hinzuweisen. Keine Plastiktüte über den Kopf, ne? Genau, das habe ich auch schon mal gehört. Genau, das hat man mir auch schon mal gesagt. Pumps und Stöckelschuhe in der Dusche sind erlaubt. Ja. Füße kann man sich auch fesseln. Jetzt sag mir mal bitte, abgesehen jetzt von den ganzen heftigen Nebenwirkungen, die da mit verbunden sind oder Gefahren auch, was macht dich denn daran so an, dich selbst so zu malträtieren? Naja, also richtig malträtieren in dem Sinne. Nein, aber es ist ja schon so ein bisschen so ein Thrill, ne? Ja, das stimmt. An die Grenzen zu gehen, ne? Ja, also es ist im Grunde genommen eine hochpsychologische Angelegenheit. Also das ist jetzt eigentlich doch ein längeres Thema. Also ich glaube, das würde den Rahmen sprengt den Rahmen. Sprengen. Hast du keine Sexualpartner? Doch, also an sich schon. Ich hatte zwei Freundinnen, also im Moment habe ich keine Freundin, aber ich hatte zwei Freundinnen, also bis vor kurzem hatte ich auch noch eine feste Freundin. Hat die das mitgekriegt, was du so anstellst? Ja, ich hab das so erzählt. Eigentlich muss ich dazu sagen, ist es bei mir so, also im Wesentlichen bin ich eigentlich doch fetischistisch veranlagt, also dass ich eben so diese Strumpfhosen trage meinetwegen oder dann irgendwie auch ab und zu mal Stöckelschuhe oder so. So das andere ist, mache ich eigentlich gar nicht so oft, also das mache ich eigentlich eher selten oder so. Dieses war wirklich ein Infogespräch in Sachen harte Praktiken bei der Onanier, bei Onanie-Vorgängen. Ja. Eine Warnung, Vorsicht, also wenn man sowas macht. Und dir wünsche ich, dass du daraus ein bisschen gelernt hast. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, denn ich hätte genauso gut, also im schlimmsten Fall hätte ich genauso gut tot sein können. Dann hätten wir uns jetzt nicht mehr unterhalten können. Richtig, genau. Oder ich hätte mir die allerschwersten Verletzungen sehen können. Und ich hatte ein unverschämtes, also ich muss wirklich so sagen, ein unverschämtes Glück. Lieber Falk. Dass nichts passiert ist, denn nur die Nase tat etwas weh und hat geblutet. Ich freue mich, dass du gut davon gekommen bist. Ja. Hab Spaß mit deinen Pumps und den Schrumpfhosen und sei vorsichtig. Ja, alles Gute. Gut, okay, und alles Gute weiterhin. Dankeschön. Auf die Sendung. Danke, Falk. Tschüss. Okay, tschüss. In der Dusche mit Pumps. Annette, 24 Jahre alt. Hi. Ja. Schönen guten Morgen. Ja, hallo, Jürgen. Was ist denn dein Thema? Ja, also erstmal finde ich es toll, dass ich durchgekommen bin. Ja. Und ich habe schon tausendmal probiert wieder und das ist ja wahrscheinlich, wie es eingeht. Und ich bin auch froh, dass es wieder losgegangen ist. Warte ich schon seit 2 Wochen. Ihr seid sehr süß und sehr nett. Ja, und zwar, es geht um das Thema, du hattest in der Domian-Extra-Sendung am 12. 13. April, März war das, da war eine Anruferin und da dachte ich, ich werd verrückt. Die hat erzählt, dass sie alle Wörter, die sie kennt, eben die sie hört, rückwärts sprechen kann. Ja, genau, völlig phänomenal. Ja, ne? Genau. Und als ich dann gehört habe, wie du darauf reagiert hast, dachte ich, Mensch... ich war begeistert. Ja, genau. Und beeindruckt. Da dachte ich, ja, ich muss jetzt auch nochmal anrufen. Stopp. Unbedingt, weil ich... Du kannst es auch. Ja, ich kann es auch. Also ich kann es nämlich... Wir sind umgeben von Genies. Mein Publikum Ich habe nicht gedacht, dass es was mit Genie oder so zu tun hat, sondern also ich kann das seit meiner Kindheit eben. Wie gut, dass ich hier zufällig was hier liegen habe. Aha. Jetzt kommt, bist du dran, Annette. Ja? Annette kann Wörter von hinten. Den WDR-Pressespiegel habe ich hier liegen. Das ist doch ein hochseriöses Organ. Oh. Und ich blätter jetzt mal auf und hier sind viele Zeitungsartikel drin. Aha. Und jetzt bist du dran. Was kommt jetzt? Also du kannst wirklich ad hoc jedes Wort ganz schnell auch von hinten sagen, was ja, ich dir von vorne sage. Ja, ich hoffe, also so wenn es nicht gerade ein totales Fremdwort ist. Haha, ich sehe schon was Wunderschönes hier. Zeugungstermin. Nimret Sknu Güz. Nochmal. Nimret Sknu Güz. Also UE spreche ich dann Ü aus, UEZ. Nimret. Ja. Ja. Ja. Sknu Güz. Stimmt. Okay. Ist okay. Ja. Familienplanung. Nun halb nein, Limnas. Das ist nicht wahr. Das ist nicht schwer. Es ist nicht abgesprochen. Ne, Annette, wir reden heute zum allerersten Mal in unserem Leben miteinander. Ja, sicher. Wieso? Nein, nicht, dass die Leute denken, wir Türken hier irgendwas. Okay, ich schlage nochmal ganz wild hier irgendwas anderes aus. Ein Artikel über RTL. Mhm. Darf es denn auch ein Fremdwort sein? Kommt drauf an, ja. Entertainment. Nem Niat Redni. Ich werde wahnsinnig. Also ich sag's auf Deutsch, ne? Rückwärts nicht. Ja, ist klar. Rundfunkstaatsvertrag. Gartres Staats Knuf Dnur. Das stimmt auch. Jetzt noch eins. Ich muss jetzt noch ein sehr schwieriges Wort hier aussuchen. Ein langes am besten, ne? Dass ich es mir noch merken kann, aber so, ja, das kann man auch schwer beschreiben, was ist. Das ist auch ganz schön hier. Marktführerschaft. Zwar schwer, Skram. Ich werde wahnsinnig, wie kannst du das? Ich denke mal, was kommt jetzt für ein Wort, aber das ist ganz normal. Also ich dachte, das ist so, ich muss mal anfangen, seit meiner Kindheit irgendwie mache ich das. Und ich habe das eigentlich nie irgendwie als was Besonderes gesehen und irgendwann... Ist das so eine Schrulle von dir, dass du immer... Ja, ich glaube, also und seit ich, glaube ich, wahrscheinlich lesen kann oder so, seitdem kann ich das auch erst entwickeln. Ich konnte mit 5 oder 6 auch also wirklich schon gut lesen und dann haben meine Eltern das irgendwann entdeckt, dass sie gesehen haben irgendwie, dass ich da so Sachen hersage und dann... Haben die gesagt, das Kind ist nicht ganz klar im Kopf. Ja, weiß ich weil nicht. Weil es ist Sachen dahinter. Aber jedenfalls habe ich das so jetzt so langsam entwickelt, dass ich anscheinend immer wenn ich ein Wort höre, dann sehe ich das eigentlich vor mir. Also ich wollte gerade fragen, ich stelle es mir so vor, dass du immer ein Wort wirklich plastisch vor dir siehst und dann direkt einfach von hinten liest. Ja, genau. Also ich sehe es eigentlich wie so, ich sehe eine schwarze Wand, also so einen schwarzen Hintergrund vor mir und dann sehe ich, meinetwegen, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie einen Wandschrank siehst, dann sehe ich ganz deutlich Wand und Schrank und ich sehe das wie, also ich kann das hindrehen, zurückdrehen und... Du machst das aber nur so für dich als Spaß und nur für dich so in Gedanken. Ja. Als Marotte, als Angewohnheit. Ja, das ist so eine Art Nahrung auch für mich, also so geistige Nahrung, dass ich, egal auch bei Fremdsprachen, also alle Fremdsprachen, die ich dann gelernt habe, irgendwann habe ich dann angefangen auf Fremdsprachen eben. Auch rückwärts? Rückwärts, ja, weil ich dann irgendwie... Sagst du die auf Deutsch dann rückwärts oder auf Englisch? Ja, kommt auch eigentlich auf Deutsch dann mehr, so denke ich dann natürlich. Ja. Also Französisch oder Schwedisch oder was weiß ich dann. Schwedisch kannst du auch? Ja, so ein bisschen, ja, doch. Also doch Genie. Nein. Kannst du auch Finnisch? Nee, Finnisch leider nicht. Das ist eine schreckliche Sprache, glaube ich. Eine schwierige Sprache. Ich sehe gerade keine ausländischen Worte hier. Egal, ich glaube es ja auch so. Ja. In welchen Situationen machst du das? Eigentlich so mache ich das nur für mich so. Und irgendwann, meine Eltern haben mal, das wollte ich auch noch sagen, weil du das mit Wetten, das angesprochen hast. Also, da habe ich auch, mein Vater hat früher mal, glaube ich, als ich Kind war noch, dahin geschrieben. Und da hatten die auch kein Interesse dran. Und dann habe ich gedacht, jetzt mache ich es nochmal selber. Vor einigen Jahren habe ich dann noch hingeschrieben. Und da habe ich so einen Brief zurückgekriegt, eben, das wäre schlecht als Konzept einzubringen, obwohl ich genau beschrieben hatte, wie es gehen könnte. Das wäre nicht spektakulär genug oder sonst was. Und es gäbe genug Leute, die das könnten oder es wäre. Ehrlich? Ja, die bei Wetten, das wissen natürlich um die... seltsamen Talente ja. der Deutschen, ne? Ich weiß es nicht. Aber wobei ich mir das wunderbar auf einer Bühne vorstellen kann. Ja, ich habe auch genau erklärt, wie das ja. gehen konnte. Und also ich sehe schon die Worte, die dann irgendwie prangen und du irgendwie davor stehst ja. und ganz komplizierte Worte. Und Thomas Gottschalk sagt dir immer das Wort und du musst es dann. Ich fände es schön, ich würde dich gerne bei Wetten, das mal sehen, liebe Kollegen vom ZDF. Ja, genau. Ne? Vielleicht hört ja jemand zu. Ja, aber ich habe einen Ablage gekriegt, aber... Vielleicht. Ich finde das sehr, sehr lustig. Also wenn ich das auch mal erzählt habe, oder ich habe das eigentlich kaum Leuten erzählt, so und nur so eben als Belustigung mhm. oder so. Und die haben sich auch immer ja, kaputt gelacht oder konnten das nicht glauben, haben mich dann bis zum letzten Wort ausgequetscht sozusagen. Bist du nicht die Partyattraktion schlechthin? Ja, doch. So ja, mittlerweile. Aber mir ist dann auch nicht draus geworden und also ich finde es irgendwie jetzt auch so langsam, seitdem ich mich auch mit beschäftige, theoretisch, warum ich das kann und andere nicht zum Beispiel. Woran das liegen kann. Ich glaube, es ist sicher schon auch ein Talent, so etwas zu können. Wenn du sagst, du bist auch sprachlich sehr begabt, ja. gibt es unter Umständen einen Zusammenhang. Aber es ist sicher auch das lange Training, ne? Wenn du als Kind damit angefangen hast und man damit groß geworden ist quasi. Für uns dumme Menschen, einfache Menschen, wäre das natürlich jetzt hochkompliziert, das zu lernen im Nachhinein noch. Ja, ich weiß ja auch nicht warum, ob das jetzt wirklich ein Talent ist oder ob ich, also ich habe, es hat mir ja niemand gesagt, mach das oder lern das. Mhm. Das ein Kind weiß, dem kann man ja nicht sagen, lern das. Ich glaube, du musst es nicht psychologisch ergründen. Ja. Das ist, glaube ich, kein großes Problem. Es ist einfach nett, dass du es kannst. Ja, vielleicht so. Aber warum ein Gehirn zum Beispiel das, ja. warum manche das so vor sich sehen und manche so. Weiß nicht, finde ich auch ganz interessant. Also ein Phänomen ist es auf jeden Fall. Vielleicht, ja. Also solltest du irgendwann in Wetten, das sein, ich werde ganz, ganz feste klatschen vor dem Fernseher. Ja, vielleicht klappt es ja nochmal. Schön, dass du angerufen hast, Annette. Ja, und viel Glück noch für deine Sendung. Vielen Dank. Mach weiter so, ne? Vielen Dank, tschüss. Ja, okay, tschüss. Ramona ist dran und Ramona ist 21. Hallo. Hallo. Na? Vielleicht kennst du mich noch. Ramona. Ich habe mal angerufen, Sex besessen und ich brauche, oder mein Freund kann es alle 3 Tage mal und ich brauche es ja so oft. Ne? Also an sexbesessene Frauen erinnere ich mich natürlich sehr gerne. Das ist auch ein sehr lustiges Gespräch. Ist auch gar nicht so lange her, glaube ich, ne? Nein, das ist über einen Monat so. Du willst immer und der Freund nicht so oft. Ja, aber es ist ja auch egal. Jetzt ist ja, klar. Achso, wir reden heute über was ganz Ernstes. Über Telefonsex. Über Telefonsex reden wir heute. Ja. Erste Frage. Bist du mit deinem Freund noch zusammen? Na sicher. Ja. Hat sich die Situation denn ein bisschen gebessert? Ja, es ist Frühling, ne? Und es ist Frühling und ja. es ist jetzt natürlich ein bisschen stärker, ne? Wie viel Mal in der Woche? Jeden Tag? Wie viel Mal? Einmal. Das haut so eben für dich hin, ne? Ja, das reicht. Du würdest gerne 3-mal. Naja, ich sag mal so. Also wenn wir beide zusammen wären, könnte es 3-mal funktionieren. Könnte, klar. Aber einmal ist schon genug. Gut, Ramona, jetzt unterhalten wir uns über Telefonsex. Ja, also ich habe vor ein paar Wochen eine Anzeige in der Zeitung gelesen, dass halt Frauen gesucht werden, die von zu Hause aus telefonieren. Mhm. Ne? Home Call Service, sage ich mal so. Und habe ich da angerufen und eine Broschüre geschickt, mit Vertrag schon. Ich habe mir das durchgelesen und ich sagte so mir, ja, nicht schlecht, Stundenlohn auch nicht schlecht. Und nämlich? Ja, aber man muss halt in der Stunde es wird zusammengerechnet, die Minuten, ne? Mhm. Es muss schon zusammenkommen in der Stunde, nicht wie ich halt einsatzbereit bin, die Stunden werden abgerechnet, sondern wie ich halt einen am Apparat habe, ne? Also auf wie viel kommst du in der Stunde, wenn du gut arbeitest? Kämst du? Also ich habe das ja auch vor mir liegen, ich muss das abrechnen alles, also am Tag, Minuten, Stunden, zwei, drei Stunden, ja. Ja, da ich jetzt auch noch zu Hause bin. Nee, ich will jetzt eine Zahl hören, wie viel Geld dabei rumkommt. Bis jetzt, 4-5 Tage, fast 300 Mark. Also du hast es schon gemacht? Ja. Ach so. Ich habe am 7. April angefangen und habe jetzt zusammen, ja, 300 Mark. Mensch, Ramona, du bist eigentlich ein normales, nettes, junges Mädchen. Ja, aber es ist wirklich nicht schlecht, muss ich sagen. Du machst was vom Beruf eigentlich? Eigentlich bin ich Bürokauffrau. Hast du auch einen Job? Leider noch nicht. Leider nicht, oder noch nicht. Ja. Bisschen knapp. Und du sitzt jetzt in deiner süßen kleinen Wohnung? Ja. Auf deiner süßen kleinen Couch? Ja, muss ich auch mal sagen. Ja, ich sitze auf meiner Couch. Und, bist wahrscheinlich mit dicken Pullovern angezogen? dicke Socken, dicke Socken an. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. Und machst die armen Männer heiß, ja, die dich anrufen. Ja. Nein, jetzt kann mich auch heiß machen. Nee, jetzt ganz im Ernst. Du hast ja diesbezüglich keine Erfahrungen vorher gehabt. Überhaupt nicht, ne? Doch. Ich habe das schon eigentlich bei fast jeden Freund gemacht. Also ja, gut, privat, ne? Privat, ja, mhm, aber auch sehr heiß, ne? Das ist nicht nur 2-3 Minuten, dann ist das schon mal eine halbe Stunde. Ja. So, und jetzt hast du deinen ersten Kunden, sage ich mal so, ne, an der Strippe gehabt, vor kurzem. Der erste, der ging noch, der zweite ging auch noch, so 3-2 Minuten. Ja. Aber dann kam einer, da war ich sehr, also mein Herz hat dann schon geflaggert. Warum? Als Laie ist er schon ganz schön schlimm. Ja, das war so ein älterer Herr, 60 Jahre, glaube ich, und er sagte so, er hat mich gefragt, wann ich es erstmal mir selber halt, ne? Mhm. Sagte so, ja, 14, und er dachte auf einmal, dass ich 14 bin, und er dann immer so, ja, oh, wir müssen das doch sonst keinen verraten, du bist so jung, und auf einmal sagte er, ja, er treibt ja mit seiner 15-jährigen Tochter. Und ich dann so, ups, will er mich jetzt hier irgendwie verarschen oder so, oder, also ich war sowas von geschockt. Also, ich bin ja nicht mal heiß gewesen, nicht mehr scharf, gar nichts mehr, da war alles. Was hast du, wie hast du reagiert darauf? Ich habe erstmal gar nichts gesagt. Und dann irgendwie habe ich gesagt, nee, das brauche ich nicht. Ich mache das ja nicht nur wegen Geld, und habe einfach aufgelegt, das war mir ein bisschen zu blöd. Also ich habe ja schon oft mit Telefonsexern hier mich unterhalten, und die einhellige Meinung von allen war immer, dass sie Grenzen ziehen. Ja. Die Grenze ist natürlich Sex mit Kindern in der Fantasie, Sex mit Tieren in der Fantasie oder irgendwelche sehr harten Sexvarianten. Das, das machst du dann für dich auch. Ja, sicher. Zum Beispiel war auch einer, der hat mich gefragt, was ich von Anpissen halte, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Ich habe gesagt, auf Natursekt und Kaviar stehe ich nicht, möchte ich auch nicht, und hat auch sofort aufgelegt. Und dann war ich auch zufrieden, weil ich kenne mich zwar aus mit den Sachen, vom Hörensagen, Lesen und Gucken und alles, aber das hat mit Sex überhaupt nichts mehr zu tun. Das klingt ja ziemlich ehrlich. Bist du ehrlich am Telefon, oder spielst du doch eine gewisse, irgendwie schon eine Rolle? Halb, würde ich sagen. Also ich spiele schon eine gewisse Rolle, aber wo ich wirklich ehrlich bin, ist mit meiner Beschreibung. Da bin ich ehrlich. Dann sei doch jetzt bei uns auch mal ganz ehrlich und beschreibe dich mal. Ramona, 21 Jahre. Damit das einer jetzt sieht, oh, die hatte ich doch heute schon am Apparat. Aber so weiß ich natürlich nicht, ne? Das ist ja mein richtiger Name, Ramona. Ja. Ja, also ich bin... Halt, stopp mal eben. Ramona ist dein richtiger Name? Ja, das ist mein richtiger Name. Und am Telefon... heiß ich, sag ich lieber nicht. Nee, sag, okay, ein Künstlername, ne? Ja, ist aber wahrscheinlich Chantal, wie alle. Nein, Chantal, bloß, das ist ein bisschen zu extrem. Na gut, also du beschreibst dich jetzt. Ja, aber, und du sagst die Wahrheit, ne? Ja, ich sag wirklich die Wahrheit. 1,66, ja. Kurze blonde Haare, ja. Also hochgestylt, schon ein bisschen schick, ne? Ja. Ja, Körbchengröße B, aber ist nicht schlecht, ne? Schöne Form. Ja. ja. Gewicht wollen wir wissen. 63 Kilo. Ja. Ja, 63 Kilo schwankt natürlich manchmal, ne? Ja. 65 kann schon mal kommen. Ja. Aber ich halte nichts von ganz dünnen, und dick bin ich auch nicht und ganz knackig. Normal bist du, ne? Ja, Mut, ganz normal. Mut zum Anfassen. Aber ja, aber ich habe auch ein, glaube ich, süßes Gesicht, muss ich sagen. Ja, wenn das Gesicht so süß ist wie die Stimme, dann stimmt alles. So. Ramona, ja, und dann sagst du auch die Wahrheit, wie du dich dann da... ich spreche aus, ich mache das aus Erfahrung halt. Was ich so, ich stelle mir natürlich, muss ich ehrlich sagen, meinen Freund vor und mir. Weil ich zum Beispiel mag es gern, wenn ich das so mal sagen darf, von hinten, hockend und so, ne? Nicht unbedingt anal oder so, aber ich mag das schon so, so ganz langsam erst und dann richtig hart und richtig schön. Ist es denn so, dass du, wie bist du angezogen während des Telefonierens? Also Minirock und Schwarzen, aber wirklich jetzt? Habe ich jetzt auch noch an. Ja. Ich ziehe das, also Minirock und so ziehe ich meistens an. Bin ich auch froh, dass jetzt Sommer ist. Steht mir auch besser als Jeans oder so. Ist mir also, klar. Ja. Ziehst du dich denn während des Telefonierens auch aus? Der Rock ist oben. Der Rock. aber immer, weil ich immer breitbeinig, also ich überschränke die nicht unbedingt immer meine Beine. Also ich habe die schon mal in Schneidersitz. Ja. Da rutscht der automatisch hoch. Und es kommt, was komisch ist, ich bin zwar bei manchen vielleicht nicht unbedingt geil, aber ich fasse mich trotzdem unten an. Also ich mache das schon teilweise nicht, weil... Also hat das für dich auch eine sexuelle Komponente? Es ist nicht nur das reine Business, das Geld verdienen. Nein, das ist... Also ich bin ja sowieso nymphomanisch veranlagt, von daher... Ich meine, insofern ist das vielleicht die optimale Lösung. Dein Freund hat Ruhe vor dir. Ja. Ne, und du hast deinen Spaß, ohne dass du fremd gehst, im eigentlichen Sinne. Aber du hattest mal eine, die hat das auch gemacht, und die hat während des Sex, während des Telefonsex mit ihrem Freund geschlafen. Das läuft bei euch nicht. Doch. Das war gestern ganz lustig. Gestern zum Beispiel habe ich mich nicht abgemeldet, und wie es kam, waren wir scharf aufeinander. Ja. Und er hat mich von hinten. Ja, ich bin mir schon Couch. Klar, deine Lieblingsstellung. Während des Telefonierens. Auf der Couch, ja. Und vorne ist, also vor mir ist das Telefon und ich muss dann so rübergreifen. Und dann hatte ich den Apparat im Mann und dann habe ich halt mitgemacht und er hat mich von hinten und das war dann richtig geil. Amuna. Ja. Du bist ja wirklich eine Nymphomanin, wie sie im Buch steht. Oh Mann, ich bin so eine Liebe, echt, aber ich brauche das. Ich glaube, dass jetzt Hunderttausende von Männern wimmelig vor dem Fernseher sitzen oder vor dem Radio. Oh Mann, und sich wünschen, käme ich doch in Kontakt mit Ramona. Ich hatte heute einen ganz netten am Apparat. Und sag mal, jetzt mir, was ich für eine süße Stimme habe. Und er würde sich ja so gerne mit mir treffen. Das geht natürlich nicht. Genau, das wollte ich mich, jetzt fragen. Ja, du ziehst eine Grenze. Es gibt keine Dates mit den Anrufern. Ich bin da ganz diplomatisch. Ich sag jetzt nicht mal nein und so. Ich sag, ja, ruf einfach nochmal. Aber letztendlich triffst du dich nicht mit denen. Nein. Ist dein Freund wirklich nicht eifersüchtig, wenn du da mit anderen Männern am Telefon rummachst? Ja, ich guck mal rüber. Er lacht bloß. Ist er da? Ja, freilich. Wie letztes Mal. Ich möchte ihn gerne mal haben. Sehr schön. Ja, moin Jürgen. Mit wem rede ich? Ja, mit Matthias. Mit Matthias. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht der richtige Name, aber ist egal. Doch, das ist der richtige Name. Matthias. Letztes Mal war er nicht der richtige. Macht dich das nicht eifersüchtig, wenn Ramona da mit den Männern zugange ist? Eher, wenn sie ernst spricht mit den Männern. Also sie hatte da schon zwei, oder beziehungsweise einer, der da zweimal schon angerufen hat. Einmal 70 Minuten und einmal sogar, was war das andere? 70 Minuten. Oh. Und das wurde, die haben also kein Telefonzelt, sondern ernst gesprochen. Da habe ich schon immer geguckt, weißt du? Kann ich mir vorstellen. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn, sie sagt ja gerade, dass sie das auch sexuell stimuliert. Und wenn du merkst, dass sie das wirklich anmacht, dann wäre ich an deiner Stelle schon sehr eifersüchtig. Ja, also das macht er überhaupt nicht. Das macht er nicht an. Das macht sie doch nicht. Gerade hat sie es aber ein bisschen anders gesagt. Ja, ein bisschen vielleicht. Ja. Aber. Also du kannst dich damit gut arrangieren. Ja. Und du bist auch jetzt ein bisschen entlastet. Du musst nicht aber so oft ran. Nur wenn ich dabei bin. Ich habe schon immer gesagt, wenn ich dann nicht da bin auf Arbeit oder so, nehme ich das Telefon mit. Aber ja. Das mag sie nicht so gerne. Weil wenn ich dabei bin, geht das alles noch. Also Matthias, ich hoffe, dass eure Beziehung deshalb keinen Schaden nimmt. Das wäre schade. Nee, ich hoffe, dass ihr das hinkriegt. Bin ich jetzt umso schärfer. Umso besser. Jetzt gib mir die Ramona nochmal schnell. Ja, eine Frage hätte ich ja, noch mal vor. Bitte. Sag mal was, du bist ja auch irgendwie ein Spanner. Was schreibst du dir da eigentlich immer nebenbei auf, du? Das ist das ganz große Geheimnis, das kann ich dir jetzt nicht erzählen. Das sahnige Geheimnis von Philadelphia. Jürgen, ich wünsche dir noch was. Tschüss, Matthias. Tschüss. Angenehme Nacht. Ja, danke schön. Jetzt wundere ich mich, warum er letzte Woche so oft wollte. Aha. Also Ramona, ich hoffe, du hast es vielleicht gerade mitgehört, dass eure Beziehung darunter nicht leidet. Das macht mich schon ein bisschen an, schon manchmal. Manchmal sind ganz sympathische Männer, aber ich stelle mich natürlich meinem Freund um mich vor dabei. Ne? Und hoffe, dass ihr beiden gut zusammen bleibt und dass das alles unter einen Hut zu kriegen ist. Alles Gute. Ja, ich werde mich gleich mal wieder anmelden. Ja, mach das mal. Also anmelden, dass dich jetzt Leute anrufen können. Na, hoffentlich Werbung. Ja, wenn die Stimme gleich hören, bestimmt. Ja. Ramona, alles danke, Gute. Danke. Tschüss. 1.36 Uhr und 43 Sekunden und jetzt machen wir Pause. Nur 37, 52 Sekunden. Radio 1 Live ist hier und das WDR Fernsehen mit der einzigen Telefon-Talkshow im deutschen Fernsehen. Mit Domian. Und heute Nacht könnt ihr mich ganz einfach anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt. 0180 5678 111 zu jedem Thema, das euch interessiert. Und die Faxnummer, die heißt und lautet 0180 5678 110. Ich möchte euch jetzt schon mal das Thema für morgen sagen. Morgen haben wir keine offene Show. Das heißt, es gibt ein Oberthema. Und das Thema morgen heißt Kinder aus Vergewaltigungen. Ich möchte gerne mit eben Kindern aus Vergewaltigungen reden. Und ich möchte auch gerne mit den Frauen reden, mit den Müttern, die vergewaltigt wurden und sich dann aber für das Kind entschieden haben. Thema morgen bei Domian, Kinder aus Vergewaltigung. Es geht jetzt weiter mit Jan und Jan ist 35 Jahre alt. Er hat aufgelegt, schade. Jetzt wissen wir nicht, was Jan uns sagen wollte, erzählen wollte. Dann geht's weiter mit Nicole und Nicole ist 20 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hi, Nicole, was ist dein Thema? Mein Thema ist, dass ich meinen Freund betrüge seit einem Monat. Warum tust du das? Ja, warum? Also ich habe durch meinen besten Freund halt den anderen Jungen kennengelernt. In dem habe ich mich dann halt total verliebt und jetzt geht das schon so einen Monat. Mhm. Wie lange bist du denn mit deiner Beziehung, mit deinem Hauptfreund zusammen schon? Ja, 1,5 Jahre. 1,5 Jahre. Mhm. Mhm. Und wie oft siehst du jetzt den Neuen? Ja, jeden Tag. Jeden Tag? Ja, weil mein erster, also ich sag jetzt mal Nummer 1, mhm, der hat halt Wechselschicht. Mhm. Ja, und jetzt bin ich auch gerade bei meinem zweiten Freund und der erwartet jetzt auch eine Entscheidung von mir. Mhm. Ja, der sitzt nämlich auch gerade neben mir. Ja. Bist du sehr verliebt in deinen neuen, in deinen Lover, sage ich mal? Ja, aber ich habe Angst, das meinem anderen Freund zu sagen, weil der ziemlich an mir hängt. Und was empfindest du denn deinem Hauptfreund gegenüber? Na, nicht mehr viel, sage ich jetzt mal. Nicht mehr viel? Ist das eigentlich nur noch mehr Mitleid. Oh, Nicole, das ist natürlich keine gute Grundlage, ne? Nee. Mhm. Also da ist keine Liebe mehr, da brennt es nicht mehr, da gibt es keine Leidenschaft. Mm-mm. Gar nichts mehr. Nee. Schläfst du mit ihm noch? Ja. Und denkst an deinen anderen Freund? Ganz genau. Mhm. Der Fall ist sonnenklar. Ja. Wir müssen gar nicht weiterreden. Ich weiß. Nein, wir müssen überhaupt nicht weiterreden. Du musst dich von deinem Freund trennen. Ja, ich weiß. Du bist verliebt in den, wie heißt dein jetziger, der Carsten, der sitzt gerade neben mir. Carsten, der neben dir sitzt. Mhm. Und Carsten ist in dich verliebt? Ja. Dann ist der Fall völlig klar, Nicole. Krieg den Arsch hoch und sag deinem Freund, was los ist. Ja, leichter gesagt als getan. Ja, natürlich, ja. Aber das ist, jeder Tag, der vergeht, ist ein schlechtes Verhalten mehr deinerseits. Mhm. Und wenn du sagst aus Mitleid, Mitleid ist keine Grundlage. Aus Mitleid kann man nicht mit jemandem zusammen sein. Nein, ich weiß. Gib mir mal den Carsten eben. Ja. Tagchen. Tag, Carsten. Jürgen. Das wird dir jetzt gut gefallen, was ich gesagt habe gerade, ne? Dann habe ich gar nicht mitbekommen. Ich habe gesagt, sie soll sich so schnell wie möglich von ihrem Hauptfreund trennen. Ja, hoffe ich doch mal, weil ich sag mal so, jetzt hat sie mir am Samstag gebeichtet. War ziemlich Randale am Start und ich fand das schon nicht gerade klasse. Moment, was hat sie gebeichtet? Ja, mit dem anderen Freund. Ach, du wusstest auch nicht? Das wusste ich vorher eben nicht. Ach so. Du warst auch im Dunkeln noch. Ja, klar. Mhm. Ja, schon ziemlich ein bisschen durchgezählt am Samstag. Also. Ja, genau. Wie hast du darauf reagiert? Ich war ziemlich sauer. Mhm. Ich war stocksauer. Bin erstmal abgehauen im Wagen. Ja. Dann ist er eine Runde abreagiert. Mhm. Runde gefahren. Dann habe ich gesagt, ja, schon. Dann muss ich also schon entscheiden. Ich sage, soll die Scheiße so. Mhm. Liebst du Nicole? Auf jeden Fall. Ich bin so auf keinen Fall verliebt. Sehr verliebt. Oh ja. Oh ja. Sie in dich aber auch. Oh ja. Ne, hat sie mir gerade gesagt. Ja. Ich hoffe. Und sie ist zu feige, dem anderen das zu sagen. Ja, wie sie jetzt sagt, der hängt wohl noch ziemlich sehr an ihr. Ja, aber das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, ob... Das habe ich ja auch gesagt. Ne, entscheidend ist, ob Nicole an ihm hängt. Und ja, das offensichtlich ja nicht. Aha. Ja, ich habe wohl gerade mitgekriegt, irgendwie, wenn du halt gesagt hast, von Mitleid von wegen oder was, ne? Ja, aber das ist ja kein Argument. Ja, eben. Ich finde das eigentlich überhaupt nicht toll. Auch jetzt überhaupt nicht. Also Carsten, ich hoffe, dass sie sich bald entscheidet. Ja, denke ich. Ne? Ich wünsche euch Glück und gib sie mir nochmal kurz. Ja, danke dir. Tschüss, Carsten. Ja, wünsche noch was, ne? Tschüss. Ja. Also Nicole, du versprichst mir jetzt, ja, dass du morgen mit deinem Freund, deinem Hauptfreund redest. Mhm. Geht das morgen? Seht ihr euch? Ja. Das musst du machen. Du verhältst dich absolut mies im Moment. Ich weiß. Ich fühle mich auch nicht gut dabei. Eben. Mach es für dich, damit du dich gut fühlst. Mach es für den Carsten und mach es letztendlich auch für deinen Hauptfreund. Ja, okay. Weil Mitleid und Betrügen sind die schlechtesten Grundlagen für einen Kontakt. Mhm. Also, das ist bitter, das tut immer unglaublich weh. Mm. Daran wird er zu leiden haben, aber so ist es nun mal. Ja, klar. Und somit ist die Geschichte klar. Du wirst ihn morgen informieren. Ja. Hm? Und dann sei froh, dass du so einen netten Freund hast wie Carsten. Ja, bin ich auch. Ne? Und sie liebt euch und habt eine gute Zeit miteinander. Ja. Tschüss, Nicole. Okay, tschüss. Tschüss. Sammy. Sammy, 27. Ja, ich, mein Name ist Sam. Ja, ich rufe von Koblenz aus. Ja. Und ich habe so ein großes Problem. Ich komme aus Kosovo. Ja. Und wissen Sie, ja, bei uns ist auch schon Krieg da. Und ich habe Probleme so mit meinen Eltern. So, meine Eltern sind von Kosovo schon vor einer Woche gekommen. So als Flüchtlinge? Ja, in Grenze so zwischen Kosovo und Mazedonien. Ja. Und die sind schon da geblieben, ja, schon ein paar Tage, ich meine, für meine Vater und Mutter. Und dann, die Vater und Mutter haben die schon... Moment, ich verstehe, Vater und Mutter, was ist das? Ich habe nicht verstanden. Sind deine Eltern, wo sind deine Eltern im Moment? Meine Eltern sind jetzt im Moment in einem Lager, einem Lager in Mazedonien, ja. Genau. Hast du mit ihnen telefoniert? Ging das? Ja, ich habe telefoniert vor 3 Tagen. Also deine Eltern gehören zu den Flüchtlingen, die wir ständig im Fernsehen sehen? Ganz genau. Ja? Ja. Aus welchem Ort im Kosovo kommen deine Eltern? Meine Eltern kommen aus Pristina. Aus Pristina? Ja. Mhm. Haben sie irgendetwas erzählt, was ihnen widerfahren ist, was sie gesehen haben vielleicht? Ja, die haben schon alles erzählt, aber wir haben so schreckliche Bilder und so und Mörder, Töter, alles möglich. Und ja gut, vielleicht meine Mutter ist auch ein bisschen schön alt, kann man sagen. Wie alt sind deine Eltern? Ja, Vater ist 5 und 60 und meine Mutter ist 60. Ja? Hatten deine Eltern ein Haus? In Kosovo? Ja? Ja, wir haben da ein großes Haus, die haben alles genau, wie es war. Hat man das Haus zerstört? Haben die Serben das Haus zerstört? Vor 2 Tagen bevor sind die abgereist, ne? Die haben geschossen und da, und in dieser Zeit sind die schon, haben die Plätze schon gewechselt, da, von dieser Stadt in andere, ja. Immer so weiter, die wollten von Kosovo weg, ja? Und die haben schon geschafft bis dahin. Aber die Probleme jetzt, und das, wie kann ich ganze Abend und ganze Nacht, kann ich nicht schlafen, die Problem ist, wie jetzt, Vater und Mutter, die sind schon da in die Lager. Und mein Bruder mit 2 so Tochter und Frau, die sind auch so in einem Lager, aber in andere Lager. Ja, ich verstehe. Ja, und die können nicht zusammen so, können die nicht kontaktieren. Die manchmal rufen mich an, so von Handy oder von die NATO-Truppe, na? Die geben so etwas hier, mich zu anrufen. Und jetzt die Problem ist, ich weiß es nicht, wie kann ich die hier hinbringen? Und ich habe schon auch, ich wollte mit Sie so sprechen, Herr Domian, vielleicht können Sie mich in diese Richtung etwas mich helfen, na? Wenn es geht. Ja, also das machen wir, das kann ich jetzt persönlich hier in dem Moment natürlich nicht. Ja. Wir werden dieses jetzt gleich im Hintergrund rauskriegen und dich gleich nochmal anrufen und dich versorgen mit den entsprechenden Telefonnummern der dafür zuständigen Hilfswerke. Ja. Das kann ich jetzt aus dem Ärmel nicht schütteln, wer das macht, aber wir werden dir heute Nacht noch eine Kontaktadresse, eine Kontakttelefonnummer übermitteln. Aha. Ja? Bleib du einfach bereit am Telefon die nächste halbe Stunde ungefähr und du wirst von uns einen Anruf bekommen. Aha. Es wird irgendeine Hilfsorganisation geben, die euch da zusammenführt und die dich auf jeden Fall da gut beraten kann, wie das zu bewerkstelligen ist. Ja? Sag mir doch noch bitte deine Eltern, was haben die erzählt? Konnten sie denn noch ein paar Sachen mitnehmen oder haben sie wirklich nur das? Ja, genau. Ja, das kann ich auch erzählen. Ja. Also, meine Mutter hat sie mir erzählt. Die sind schon in meinem Haus da. Wo haben wir die Haus? Die sind schon 150 Frauen, Kinder und Männer da geblieben. Ne? Die sind in mein Haus gekommen. Ne? Und ja, die haben ein bisschen etwas gehabt zum Essen. Draußen können die überhaupt nicht so gehen. Ne? Und dann sind die Armee, die aus Serbien, ne? Die Polizei sind die gekommen. Die haben gesagt, wenn für 2 Stunden gehen sie nicht weg von hier. Und dann erschossen wir alle. Ja? Und die Männer, was sind die da gewesen? Die haben mitgenommen, haben die umgebracht. Und die Vorkinder, Vorfrauen und so. Wenn eine vielleicht von Frauen hat geprügelt oder geweint und so, die haben auch ihm so umgebracht. und wer hat geschafft, haben sie schon geschafft. Und von Pristina bis in die nach Mazedonien gekommen, da haben schreckliche Bilder gesehen. Das glaube ich. Also Sami, wir machen das so, wie gerade gesagt. Du wirst von uns nochmal angerufen. Ich hoffe sehr, dass deine Familie zusammengeführt wird, dass deine Familie auch hierher kommen kann. Und dass du dann auch mit ihnen zusammen sein kannst. Ich drücke dir ganz, ganz doll die Daumen und du wirst von uns gleich hören. Ja, okay, alles Gute. Alles klar, auf Tschüss. Ja. Tschüss. Hermann, 36. Hermann ist jetzt dran. Ja, hallo, hier ist der Hermann. Ja, schönen guten Abend. Dein Thema. Ja, mein Thema ist halt Swingerclub-Besuch. Swingerclub-Besuch? Ja. Gehst du gerne in Swingerclubs? Ja, seit einem Jahr ungefähr mit meiner Frau zusammen. Mhm. Wie kam es dazu? Ja, wir sind seit 15 Jahren verheiratet und bei uns ist es halt so, wir wollten nicht fremdgehen. Und da ist uns das halt eingefallen, dass man halt mal was in einem Swingerclub machen könnte. Nun könnte ich mir vorstellen, dass derjenige, der zuerst die Idee hat, sich gar nicht traut, dem Partner das zu sagen. Wie war das bei euch? Ja, bei uns war es so. Es gibt ja auch so einschlägige, wie soll man sagen, so Adressen, hier Happy Weekend und ohne dass ich jetzt Werbung machen will. Und da haben wir schon mal eine Anzeige aufgegeben. Mhm. Und die Resonanz war eigentlich nicht so besonders, um da mal was zu machen mit einem einzelnen Herrn oder so. Mhm. Und ja, dann fiel mir irgendwie einmal, dass man immer so einen Swingerclub gehen soll. Also von dir kam die Hauptidee. Ja, genau. Und deine Frau hat dann gesagt, ja, gehen wir mal in den Swingerclub. Nee, so einfach war es auch nicht. Also es war so, also ich habe meine Frau kennengelernt, da war sie 15 und ich war 17. Mhm. Und ja, ich war ihr erster Mann und irgendwann möchte man ja auch mal was anderes kennenlernen. Also ich hatte vorher schon mal eine andere Freundin, mhm, aber auch nicht viele, aber irgendwann ging es dann darum, wir haben auch gerne mal einen Pornofilm geguckt. Mhm. Und da ging es dann halt, das könnte man auch mal machen mit zwei Männern oder mit zwei Frauen. Mhm. Ja, und fremdgehen wollten wir halt nicht, wie ich gesagt habe. Mhm. Also da fiel dann nur noch ein, also... Ja gut, aber wie hat deine Freundin reagiert, als du es gesagt hast? Hat sie sofort gesagt, ja, oder? Nein, am Anfang nicht. Am Anfang nicht. Das hat eine Zeit lang gedauert, ein halbes Jahr und dann immer wieder mal gefragt. Hast du sie weich gekocht und irgendwann hat sie ja gesagt. Ja. So, nun wart ihr schon einige Male dort. Ja, genau. Wie gefällt es euch denn da? Also gut, muss man sagen. Gut. erzähle uns unbescholtenen Bürgern, die wir so etwas nur im Fernsehen immer irgendwie mitkriegen, was passiert denn in dem Swingerclub? Wilde Gruppensexorgien oder nein, was? Nein, nein, auf keinen Fall. Also, ich sage jetzt auch keine Namen von einem Swingerclub. Nein, natürlich nicht. Also, ich komme aus dem norddeutschen Raum. Mhm. Und hier im norddeutschen Raum ist es halt mit Swingerclubs nicht so gesegnet. Also guten Swingerclub, sage ich mal, von denen, wo wir sonst waren und die dann auch mal erzählt haben, wie es mit den anderen war. Aber in dem, wo wir immer hingehen, da ist es halt so, man kommt da rein, wird freundlich begrüßt, man geht was trinken an der Bar und sowas. Und irgendwie, ja, kommt es dann, ja, zu den Sachen. Man geht in den verschiedenen Räumen. Und mein Problem ist halt dabei, dass ich es gerne habe, wenn meine Frau und wir es mit mehreren Männern treiben. Mhm. Also bist du bisexuell veranlagt? Nein. Nein. Also nein, nicht bisexuell veranlagt. Also ich hab's gerne, wenn meine Frau es mit mehreren Männern treibt, wollen wir so sagen, und ich dabei bin. Achso, und du guckst dann quasi zu, oder wie? Nee, mach auch mit. Du machst dann auch mit? Und ja. Dich macht das nicht eifersüchtig, wenn da viele Männer an deiner netten Frau rumgrapschen? Nee, das macht mich eben richtig heiß. Das macht dich heiß, aber du grapschst nicht an den Männern auch rum? Nein. Nein, das machst du nicht? Nein. Wie viele Männer, bis zu wie vielen Männern... beschäftigen sich denn dann mit deiner Frau bisweilen? Ja, wir haben es, also ich sage, wir haben jetzt zwei Pärchenclubs gehabt. Mhm. Und in dem einen, da läuft das also noch nicht so, also ich sag mal, dass auch viele Männer da mit reinkommen, in so einen Darkroom, mhm, so einen dunklen Raum ist das denn halt, mhm, wo man auch nichts sieht und dann nur fühlt. Und in dem anderen Pärchenclub, wo wir jetzt waren, also da läuft das ganz gut, da waren dann halt mal vier. Vier, mhm. Und ich. Und du, mir fällt ja gerade das böse Wort Gangbang ein, was ich ja nun hier einige Male besprochen habe schon. Ja. Das ist ja so fast so ein bisschen so, ne? Ja. Und deine Frau findet das auch schön, wenn sie da von mehreren Männern verwöhnt wird? Ja, das schon, aber sie mag es halt nicht, wenn ich auch, also wenn wir jetzt mal in so einem Pärchenclub haben, ist ja auch, dass man ein paar was zusammen macht, mhm, dass sie es, also dass ich jetzt noch mit einem anderen Mann mache, mit einer anderen Frau mache. Das mag sie nicht? Das mag sie nicht so gerne. Ah ja. Also sie ist... eifersüchtig in den Fall. Also, aber ich meine, dann könntet ihr euch doch arrangieren, du kannst doch ganz gut leben mit dieser Konstellation, mehrere Männer, du und deine Frau. Ja, selbstverständlich. Ja. Ist das Thema Safer Sex ein Thema bei euch auf jeden Fall? auf jeden Fall. Mhm. Also ohne läuft gar nichts. Läuft gar nichts, oder? Nein. Ja. Gibt es denn danach zwischen euch auch nochmal dann, also zwischen euch beiden dann nochmal Sex oder läuft das nur in dieser Gruppenorgie dann ab? Nee, also in diesem Swingerclub dann halt nur in dieser Gruppenorgie. Mhm. Also da kann es dann auch schon zweimal passieren, dass man dann nochmal reingeht oder, und bei uns ist halt auch noch, wir gehen, also ich weiß nicht, ob man das kennt so in diesem Swingerclub, es gibt ja verschiedene Räume und wir mögen es am liebsten in diesem Darkraum, wo es dunkel ist. Also ist es dann auch noch... Ja. Also es ist ja noch eine Nummer krasser, ne? Also ist es ganz dunkel in dem Raum? Ja, wenn man so eine Zeit lang drin ist, kann man schon Schatten sehen. Schatten, aber im Prinzip... Aber also die Gesichter sieht man nicht. Mhm. Und deine Frau und vier Männer und du. Ja. Und dann geht die Post ab. Ja. Ja. Nur, ja, also... Das ist jetzt noch bei mir, wie? Was ich jetzt sagen wollte. Ja. Also zu Hause läuft bei uns fast jetzt nichts mehr. Ach so. Ich meine, das ist ja nicht so toll, ne? Nee, darum rufe ich ja auch an, also das ist mein Problem. Wie kommt das denn? Hast du keinen Bock für zu Hause oder mag sie nicht mehr? Ja, ich habe auch Schichtdienst, muss man dazu sagen, und also noch drei Schichten. Und dann, wenn man Nachtschicht hat, dann, wir haben auch, muss man dazu sagen, verheiratet zwei Kinder. Mhm. Und die Kinder, die sind noch etwas kleiner, 11 und 12. Und da klappt das dann auch immer nicht so jetzt. Also, ich habe ja mit diesen ganzen Swingerclubs und diesen ganzen Sachen, finde ich völlig in Ordnung, wenn Pärchen das machen, wenn sie Spaß dran haben, aber wenn dadurch die Beziehung oder die Sexualität zwischen den Pärchen Schaden nimmt, finde ich das Ganze nicht mehr so dolle. Nee, es heißt jetzt nicht so, dass ich jetzt nicht meine Frau mehr begehre oder so. Also ich liebe sie über alles. Ich meine, ich sag mal, bei uns ist das so, ja, wie soll man sagen, also heute bin ich auch um 11 von der Arbeit gekommen. Mhm. Und meine Frau ist dann ins Bett gegangen. Ja, okay, ist auch 11 Uhr, sie muss morgen Frau wieder arbeiten. Also ist das eher ein zeitliches Problem bei euch? Würde sie ja, dann... Ja, auch mit, ja, klar. Aber es gibt ja auch schon mal Wochenenden und so, oder? Ja, genau, und da gehen wir dann halt in den Swingerclub. Ja, wir müssen doch nicht jedes Wochenende in den Swingerclub gehen. Nee, machen wir auch nicht. Einmal im Monat haben wir es jetzt so abgemacht. Ja, also haben wir dann versucht doch noch wieder ein bisschen mehr Wind bei euch auch reinzubringen, ein bisschen Pfeffer in die Suppe. An den Wochenenden, wo ihr alleine zu Hause seid, nimm das doch ganz einfach mal so, erzähl mir, dass die Pärchen immer die hier anrufen, dass sie das auch als Anregung mit nach Hause nehmen, was sie da erleben. Und dass die Sexualität zu Hause auch eigentlich profitiert durch die abgedrehten Dinge, die man im Singer-Club erlebt. Vielleicht könnt ihr das ja für euch auch so hinkriegen. Ja, weil so ist es ja auch kein Problem. Wie gesagt, wenn wir Zeit haben und die Kinder nicht da sind und sowas, ist es ja auch kein Problem. Dann kann man es auch schon mal vormittags oder sowas machen. Ne? Das ist ja halt durch unsere, oder meine betriebliche Begleitung durch die Arbeit jetzt halt. Also, dann versucht man auf jeden Fall auf Biegen und Brechen euch immer so kleine Zeitinseln zu schaffen für euren Sex zu Hause. Ja. Alles Gute und viel Spaß. Alles klar. Tschüss, Hermann. Tschüss. Den Kai begrüße ich noch, 21 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hallo Kai. Ja, ich rufe zu dem Thema Piercings an. Und zwar das Thema Piercing als eine Art Sucht. Das habe ich nämlich. Ich habe mich mittlerweile 16, 17 Mal selber durchstochen bzw. durchstechen lassen. Und war dadurch auch schon mal im Krankenhaus 2 Wochen lang. Wurde in der Zeit 2 Mal operiert. Weil es falsch gemacht worden ist? Nein, es war schon ein halbes Jahr abgeheilt. Aber es hat sich durch verschiedene Belastungen dann halt im Bauchnabel war das irgendwie entzündet. Belastungen im Bauchnabel? Bitte? Belastungen im Bauchnabel? Ja, wenn man da rumknabbert und da dann irgendwie Chlorwasser reinkommt oder so, dann kann das schon mal passieren. Ja. Nee, und das hatte sich sehr stark entzündet und musste 2 Mal operiert werden, wurde Mullbinde in den Bauch gestopft, damit das Loch nicht zugeht, damit die Entzündung rausgeht. Und klingt ja alles nicht toll. Hat dir das nicht die Lust genommen am Piercen? Nein, das ist das Problem, was ich eigentlich ansprechen wollte, ist, dass solche Sachen mich trotzdem nicht davon abbringen, mich zu piercen. Im Gegenteil, also ich habe jetzt im Moment noch 6 Piercings. Wo denn überall? Jetzt zählen wir schnell auf. Ja, ich habe Nasenscheidenwand, also einen Bullenring, dann Zunge, Brustwarze und 3 im Intimbereich, die ich auch selber gestochen habe im Intimbereich. Und ja, das ist so mein Freund, der ist eigentlich genauso drauf wie ich. Mhm. Also der hat jetzt erst 3 Piercings, einer da stechen lassen, den anderen im Lippenbändchen hat er selber gemacht und ich habe ihn jetzt letztens im Bändchen gestochen. Und ja. Was? Im Bändchen gestochen? Ja, durchs Bändchen, ja. Also am Penis oder was? Genau. Mhm. Genau, also natürlich. Ich, also ich selber habe eins durch den Sack, auch eins durchs Bändchen und. Ihr seid ja Jack in der Birne. Ja, es geht. Ja. Und einen Prinz Albert Ring habe ich auch, der wird durch die Nille gestochen, also durch die Harnröhre sozusagen. Da. Und kommt dann neben dem Bändchen wieder raus. Ist aber auch so ein bisschen Sadomaso-mäßig, ne, oder? Nein, es geht eher darum, den Schmuck hinterher zu haben. Mhm. Okay, im Intimbereich ist es auch lustfördernd, ganz mhm. klar. Aber sonst eher den Schmuck zu haben und ja, sich irgendwie seinen Körper selbst... Also ich glaube, wenn mir einmal dann sowas passiert wäre, wie du es gerade geschildert hast, im Krankenhaus zu liegen, Mullbinden im Bauch zu haben, damit das irgendwie abtropft, die Wundflüssigkeit da, dann wäre ich bedient mit solchen Sachen. Ja, normalerweise schon irgendwie, aber es ist wirklich eine Art Sucht. Also ich habe angefangen mit der Augenbraue und mhm. es musste immer härter werden, dann kam irgendwann die Lippe, dann Nase, Zunge... Was ist denn jetzt noch geplant als weiteres Piercing? Also geplant wäre eigentlich nur noch im Intimbereich, aber da passt nichts mehr hin. Von daher denke ich mal nichts mehr. Ich habe jetzt mit einer Tätowierung angefangen und mhm. da werden auch weitere Folgen. Das sind immer Momente, wo ich es sehr bedauere, dass wir nur im Radio sind. Nein, nicht nur im Radio, sondern nur am Telefon, im Radio nicht. Dass ich das nicht sehen kann. Kai, schick mir mal ein Foto von dir. Mal sehen. Ich möchte das gerne sehen. Ich möchte alles sehen. Ich bin ja vor Ostern wunderbar versorgt worden mit herrlichen Aktfotos von Frauen. Jetzt sind auch mal die Männer dran. Ich will Aktfotos von Männern ja sehen. So auch von Kai. Ja, dann gib mir deine Adresse, dann schickst du welche. Einfach WDR Domian 5600 Köln, kommt immer an. 5600. Genau. Dann mache ich das doch klar. Kai, danke für den Anruf, alles Gute. Jo, tschüss. Gut. In der Technik, Annette Bastian, und ich sage euch nochmal unser Thema morgen. Unser Thema morgen heißt Kinder aus Vergewaltigungen. Ich möchte mit Frauen sprechen, die durch eine Vergewaltigung schwanger geworden sind und das Kind behalten haben, sich für das Kind entschieden haben. Und ich möchte eben auch mit diesen Kindern sprechen. Morgen Thema bei 1 Live Domian, Kinder aus Vergewaltigungen. 1 Uhr Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Bis morgen.